Kundgabe 2516. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.10.1942. Vaterworte. Bittet, so wird euch gegeben werden. Was euch drückt, das vertrauet mir gläubig an. Ich kenne zwar alle eure Nöte, ich weiß um alle eure Sorgen, doch ihr sollt zu mir finden. Ihr sollt wie Kinder zum Vater kommen und bitten, dass er euch beistehe, und ich will euch helfen. Und darum sorget euch nicht, denn alle eure Sorge nehme ich auf mich, so ihr mich darum bittet. Wie schwach ist eure Zuversicht, wie schwach euer Glaube an meine Liebe, wenn ihr zweifelt an der Gebetserhörung. Bittet, so wird euch gegeben werden. Diese Verheißung habe ich euch gegeben. Und in dieser Verheißung sollet ihr, die ihr schwachgläubig seid, euren schwachen Glauben aufrichten. Ihr sollt dessen eingedenk sein, dass meine Worte reinste Wahrheit sind und dass sie sich erfüllen müssen und ihr darum ohne Zweifel eure Bitten mir vortragen sollt, auf dass ich als liebender Vater euch bedenken kann, eurem Glauben gemäß. Denn nur die Tiefe eures Glaubens prüfe ich, und diese ist auch Garantie für die Erfüllung eurer Bitte. Ist aber euer Glaube ein seichter, so wird auch das Gebet zu mir nicht in der Tiefe und Innigkeit gesandt werden, wie es erforderlich ist, dass ich es erhöre. Denn ich achte nicht der Worte, wohl aber der Hingabe an mich, die ein tiefer Glaube bewirkt. Ich lese nur im Spiegel der Seele und weiß um die Tiefe des Glaubens und um die Innigkeit des Gebetes. Und wo ein solch inniges Gebet zu mir tönt, dort bin ich immer bereit zu helfen. Die gläubige Zuversicht auf Gebetserhörung wird euch somit auch den rechten Erfolg eintragen. Denn ich lasse den starken Glauben des Menschen niemals zu Schanden werden. Wohl aber segne ich, die meiner Verheißung eingedenk bleiben und alle Sorgen und Nöte mir vortragen. Meine Liebe wird sich an denen beweisen, denn sie werden alles von mir erreichen. Nur solange sie noch schwankend im Glauben sind, halte auch ich mit der Gebetserhörung zurück, denn ich will, dass sie sich mir innig anschließen und mir alles anvertrauen. Der schwache Glaube aber hindert sie an einer innigen Verbindung mit mir. Ich aber will als liebevoller Vater erkannt werden, der sein Kind nicht in Not lässt. Amen.